Siebtens, Offenheit, zu Englisch Inclusiveness. Eine Blockchain kann so konzipiert sein, dass alles und jeder einen Private Key kreieren und der Community damit beitreten kann. Dieses Prinzip, auf jegliche Zugangsbeschränkung zu verzichten, erlaubt völlige Inclusiveness, zu Deutsch die vollständige Einbindung aller Interessenten. Sieht man sich die Probleme vieler Flüchtlinge oder Dritte Weltstaaten an, so erkennt man, dass viele zentralisierten Services einem elitären Prinzip folgen. Wer oben an der Nahrungs- oder Verteilungskette sitzt, hat es leichter und wer unten sitzt, hat es schwerer bzw. überhaupt keinen Zugang. Eine Blockchain kann hier Abhilfe schaffen. Sie kennt keine Grenzen, kein Alter, kein Geschlecht, keinen Status, keine Hautfarbe, keine Religion. Per Definition ist jeder Teilnehmer der Blockchain gleich, denn jeder Mensch und jede Maschine oder auch ein Tier könnte einen Private Key generieren und an der Kryptographie teilnehmen. Natürlich können Blockchains auch permissioned konzipiert sein, also für die Teilnahme eine Erlaubnis fordern, was zum Beispiel gerade bei Firmen relevant ist. Dennoch werden gerade viele Initiativen weltweit im Blockchain-Bereich gestartet, welche diese Offenheit als Vorteil nutzen und deshalb die Grundlage für viele Blockchain-Applikationen bilden. Wie auch in allen anderen Bereichen hat jede Münze eine Kehrseite. Und diese schauen wir uns im nächsten Kapitel an, wenn es um die Schwächen der Blockchain geht.